Ich mach Rap, weil ich mir alles wütend von der Seele schreib. Ihr macht doch nur Rap, weil euch ne überdrehte Szene hype. Ich mach Rap, weil ich nun wirklich was zu sagen hab. Ihr macht Rap, damit ihr irgendwo was zu sagen habt. Rap ist nicht mehr 99, Rap ist auch nicht mehr nur 7. Rap ist nicht mehr low budget, Rap ist heute übertrieben. Rap ist Digitalarbeit, durchgestylt, eisekalt. Und die Helden meiner Zeit sind heute alt. Früher war Rap Harmonie, Ausdruck, Flow und Poesie. Heute ist Rap grau wie Asphalt und die Texte low wie nie. Ich vermiss die Zeiten, wo ein Song 4 Wochen in war und das Tape vom Hören und Spulen fast ernährend hin war. Heute ist Rap viel mehr, heute ist Rap wie Tante Emma Laden. Rap in jeder Art und Form, vielfältig wie Zen-Massage. Rap für Arm und Reich, Rap für jede Gelegenheit. Rap ist nicht mehr Party-Mucke, Rap hat man heute jederzeit. Heute schreib ich mir die Finger rund, Blut auf Blatt. Verbreite Wahrheiten wie Kindermund, Wut in Brand. Bleib dabei bis zu meinem letzten Tag, denn es gibt einige Berge, die ich noch versetzen mag. Und so schreib ich mir die Finger rund, Blut auf Blatt. Verbreite Wahrheiten wie Kindermund, Wut in Brand. Bleib dabei bis zu meinem letzten Tag, denn es gibt einige Berge, die ich noch versetzen mag. Ist zu viel zu sehen, was mit dem Rap geschieht. Heute gehst du einfach online und quatsch wahllos auf dem Beat. Damals machten wir Rap mit Gefühl direkt aus dem Herz. Es war ernst, kam auch mal zum Beef, doch wir haben draus gelernt. Es gab doch Werte in der Musik, die man nicht mehr sieht. Sie wollen nur noch dran verlieren, ganz egal, wie ihnen geschieht. Ich mach Rap, weil ich ihn lieb, du machst Rap für den Profit. Ich frag mich echt, wer das so sieht und ihn kapiert den Unterschied. Die Tiefe der Lyrics hat heute nichts mehr zu bedeuten. Lieber profilieren sich Gangster mit Kohle, Karren und Bräuten. Sie verleugnen sich vor Freunden, um für sich Klicks zu erbeuten. Doch wovon sie da träumen, da gibt's schon längst nichts mehr zum Freuen. Ich mach Rap, weil ich ihn liebe und ihn fühle. Ich mach Rap, weil ich mich in ihm identifiziere. Du machst Rap, um zu spielen, was du nicht bist. Und du machst Rap mit Cash als Ziel und das ist, was du niemals kriegst. Heute schreib ich mir die Finger rund, Blut auf Blatt. Verbreite Wahrheiten wie Kindermund, Wut in Brand. Bleib dabei bis zu meinem letzten Tag, denn es gibt einige Berge, die ich noch versetzen mag. Heute schreib ich mir die Finger rund, Blut auf Blatt. Verbreite Wahrheiten wie Kindermund, Wut in Brand. Bleib dabei bis zu meinem letzten Tag, denn es gibt einige Berge, die ich noch versetzen mag.